Ich ruf die Party-Zombies mit dem Telefon. Heute Abend wird ehrenlos. Gib mir Wodka, gib mir Koks. Heute Abend wird ehrenlos. Ehrenlos, ehrenlos. Heute Abend wird ehrenlos. Ehrenlos, ehrenlos. Ich spuck mich an und hoffe, du schlägst mich tot. Doch ich geh in Flammen auf, als ich die Kirche betrete.